Also, wenn alle Volksaktionäre so Käseköppe wären wie du, was meinst du, was die Herrschaften da oben, nicht was die für unser Geld ein feines Leben führen täten? Ha, mein lieber Scholli, du! Junge, Junge!